Ladies and Gentlemen, die Furbats. Ich bin Phineas und das ist Furb und wir singen jetzt ein Lied. Bow, chicka, bow, wow. Das sagst du nur zu mir. Mau, mau, mau. Und mein Herz schlägt schneller. Chicka, chicka, choo, wow. Bitte hör nicht auf. Gitchi, gitchi, go. Heißt, ich lieb dich so. Mein Baby hat eine eigene Sprache. Wenn sie was Süßes zu mir sagt, es stört sie nicht, wenn ich drüber lache. Denn sie weiß ganz genau, dass ich das mag. Ich lieb dich so. Ja, was soll ich denn nur tun? Was soll ich denn nur tun? Hört sie mir auch wirklich zu? Hört sie mir wirklich zu? Wenn ich sag, dass ich sie brauch, sagt sie, ich gitschi, gitschi, gu dich an. Gitschi, gitschi, gu dich an. Gitschi, gitschi, gu dich an. Gitschi, gitschi, gu dich an. Ich brauch kein Wörterbuch, denn bau, chicka, bau, wow. Das sagst du nur zu mir. Mau, mau, mau. Und mein Herz schlägt schneller. Chicka, chicka, choo, wow. Bitte hör nicht auf. Gitschi, gitschi, go. Heißt, ich lieb dich so. Go heißt, ich lieb dich.